haben einige Retro aus dem Hause von meinem System, vom System Severin in der Personalpolitik und in der Polizeiverwaltung gesprochen. Ich habe in den Reden der Herren, die diesen Ausdruck gebraucht haben, und in den Zeitungsartikeln, die ebenfalls diesen Ausdruck so oft verwandten, vergeblich zu erfahren gesucht, was eigentlich dieses System ist. Ich habe nur ein Bestreben, in dieser Zeit des politischen und wirtschaftlichen Niederganges alle staatlichen Kräfte im schnellen und energischen Wiederaufbau zu sammeln. Ich habe nur ein System, nämlich aus dem zerrissenen Volke, das sich oft in zwei oder drei Heerlagern feindlich gegenübersteht, eine Nation zu machen. Ich glaube, das ist deutsch und das ist national. Ich habe das Bestreben, die Politik zu unterstützen, die aus dem deutschen Volke eine Nation machen will, damit Deutschland nach außen Ansehen und Geltung bekommt und damit es nach innen stark genug ist, um jeden inneren Zerfleischung zu widerstehen. Nur mit diesem System, dessen Erfindung ich ablehne, zu dem ich mich aber bekenne, werden wir die wirtschaftlichen und politischen Nöte unseres Volkes überwinden.